Der Zentralvorstand der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas widmete am 1. Januar zum neuen Jahr zu C106 2017 dem Marschall Kim Jong-un ein Glückwunschschreiben. Darin hieß es, das Jahr zu C105 2016 sei ein Jahr des grandiosen Sieges gewesen, in dem unter der klugen Führung des Marschalls Kim Jong-un des herausragenden Menschen die Würde und Macht des starken Landes von Paektusan vor aller Welt demonstriert und ein festes Fundament für den endgültigen Sieg des Gedeihens der Nation und der Wiedervereinigung des Vaterlandes gefestigt worden seien. Insbesondere sei Kim Jong-un, getragen vom einmütigen Willen und absoluten Vertrauen des gesamten Volkes im Norden, zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK gewählt worden. Es sei ein großes Glück für die gesamte Nation, dass eine glänzende Aussicht des Südkorea und die lichte Zukunft der Wiedervereinigung des Vaterlandes verspreche und eine große Feierlichkeit für die Menschheit. Die Avantgardisten und die patriotische Bevölkerung aller Kreise im Süden hätten sich durch das bewegende Feuer es tief begriffen, dass dank der Führung von Marschall Kim Jong-un, dem herausragenden Helden und außergewöhnlichen Politiker, die ewige Zukunft der Nation versprochen sei. Sie seien im festen Willen dazu, sich getreu der Führung von Kim Jong-un für die Erfüllung der patriotischen Sache für Wiedervereinigung aufopferungsvoll einzusetzen. Für das ewige Gedeihen des großen Staates von Paektu, für das ewige Glück der Nation, für die selbstständige Wiedervereinigung und für die glänzende Zukunft des Einheitsstaates wünschte der Zentralvorstand dem Marschall Kim Jong-un, dem höchsten Repräsentanten der Nation und Leitstern für die Wiedervereinigung der Heimat, von ganzem Herzen beste Gesundheit.